ist Twiggy hier. Check das neue Mixtape. Musik von Bruder Kutukasa. Von DJ MJ. Gebt euch wieder Musik. Auf jetzt! Das frage ich mich auch, die Scheiße in Frage zu stellen, bleibt in meiner Lage nicht auch. Ich hab Wochen und Monate, nein, ich hab Jahre gebraucht. Die Ware ist raus, doch keiner geht den Laden und kauft. Lieber ziehen sie die Mucke und feiern uns in der Bude. Ziehen Speed im Club und gehen feiern auf Techno-Mucke, wenn sie 100 Euro im Club lassen, statt 20 hier. Sich lieber mit der Kohle kaputt machen, was mach ich hier? Das dachte ich mir, doch sitz schon wieder am Mac. Schon wieder am Feature, korrekt, mach mal wieder Brett. Ich denk an Biggies Beerdigung, nicht an Lila, Gelb, gib mir Beat, ich fress MCs wie die in China.